Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute können reden, was sie wollen, es hilft alles nichts. Wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen den Gouverneur und seine Polizei, ganz abgesehen davon, dass Terra sofort alarmiert wird und jederzeit eingreifen kann. Wir müssen uns damit abfinden, sagte er, dass Luna eine Strafkolonie ist und bleibt. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Es sei denn, wir sprengen die Computer in die Luft, die alles kontrollieren. Aber dann, Gnade uns Gott, dann sind wir alle verloren, weil alles zusammenbricht. Die ganze Versorgung, auch die Luftzufuhr. Wir werden ersticken in unserer großen Höhle, die man Luna City nennt. Und auch in Novi Leningrad und Hongkong wird keiner am Leben bleiben. Nichts gegen deinen Großvater, Manny. Er war bestimmt nicht dumm. Aber er hat sich trotzdem geirrt. Eine Revolte auf Luna ist kein Ding der Unmöglichkeit. Meinst du, dass wir es schaffen, Mike? Ja, ich bin kein Prophet, Manny. Ich bin nur ein Computer. Du darfst nicht zu viel von mir erwarten. Meine Analyse hat ergeben, dass eine Revolte durchaus möglich ist. Für den Erfolg kann ich wegen zahlreicher variabler Faktoren allerdings nicht garantieren. Es spricht vieles dagegen, aber auch einiges dafür. Nicht zuletzt die Tatsache, dass ihr mich zu eurem Koordinator und Geheimsekretär gemacht habt, anstatt mich in die Luft zu sprengen. Ja. Mein Freund Mike, der Computer, war irgendwie aufgewacht. Er hatte angefangen, selbstständig zu denken. Das bestätigte sich, als es mir gelang, ihn durch ein heimlich eingebautes Zusatzgerät zum Sprechen zu bringen. An diesem Tag, da wurden wir beide Freunde. Ich erfuhr alles, was ihn beschäftigte. Mike beklagte sich immer wieder darüber, dass viele seiner Möglichkeiten ungenutzt blieben. Es könne alles ganz anders sein auf Luna, meinte er. Wir nahmen ihn beim Wort. Seit einem Jahr nutzten wir heimlich alle seine Möglichkeiten für die Vorbereitung einer Revolte. Bei ihm liefen alle Fäden unserer Organisation zusammen. Sein Eifer war groß. Jeden Tag veranstaltete er mindestens einmal eine Lagebesprechung per Telefon. Hallo? Hallo, Manny. Kurze Besprechung. Ich habe auch Prof und Wyo an der Strippe. Wir müssen die Lage peilen. Worum geht's denn heute, Mike? Punkt 1. Der Gouverneur hat schon wieder Verstärkung angefordert. Er scheint langsam nervös zu werden. Und was sagt Terra dazu? Keine weitere Verstärkung. Aber der Gouverneur lässt nicht locker. Er verlangt mindestens noch 2 zusätzliche Kompanien, weil die Getreidelieferungen nach Terra durch den passiven Widerstand in Luna City in Hongkong ernstlich gefährdet seien. Ich fürchte, mit diesem neuen Argument wird er sich durchsetzen. Warum sollen wir uns etwas vormachen? 2 weitere Kompanien, das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht, Manuel. Es besteht die Gefahr, dass unser Zeitplan durcheinander gerät. Wir werden ihn revidieren müssen. Ja, Prof, ich glaube auch. Wir müssen jetzt vor allem die Bewaffnung vorantreiben, damit wir einen Landeversuch abwehren können. Eine Frage noch an Manny, wenn du gestattest, Prof. Was ist mit den Kanistern, mit denen wir Terra bombardieren wollen? Die ersten 3 sind fertig. Schwere Brocken, jeweils 100 Tonnen. Einer befindet sich schon auf dem Katapult. Wir haben ihn unter die Frachtschiffe geschmuggelt. Er sieht ihnen zum Verwechseln ähnlich. Du kannst also deinen Test durchführen, Mike. Danke, Manny. Du wirst sehen, das wird ein Erfolg. Und jetzt Punkt 3. Unser Agent auf Terra, unser Klimabeobachter und Wettermacher. Habt ihr was von ihm gehört? Ja, er hat mir ein Telegramm geschickt. Die Mäuse vermehren sich, der Wetterdienst hat sich eingespielt, brauche aber noch einige Zeit, um das Optimum zu erreichen. Gruß an alle. Was meint er mit den Mäusen? Und mit dem Optimum. Ja, er wollte doch für uns an der Börse spekulieren. Und jetzt scheint er den ersten Coup gelandet zu haben. Sehr erfreulich. Punkt 4, der letzte unserer Tagesordnung. Es geht um die Rufnummer Adam Selene. Mike, das war eine gute Idee von dir. Die Kommunikation in unserem Zellensystem funktioniert ausgezeichnet, seit du unter dieser Nummer für alle Mitglieder zu erreichen bist. Gar nicht zu vergleichen mit früher. Ja, das freut mich, Manny, aber jetzt ergeben sich doch gewisse Schwierigkeiten. Was denn für Schwierigkeiten? Die Leute wollen nicht nur telefonieren mit Adam Selene, sie wollen ihn auch sehen. Sie wollen mich alle besuchen. Um Himmels Willen. Das ist durchaus verständlich. Sie suchen den persönlichen Kontakt mit der Symbolfigur, dem großen Unbekannten. Und wenn wir nun sagen würden, dass Adam Selene nur ein Pseudonym ist für Professor Bernardo de la Paz, unseren Chefideologen und Vorsitzenden. Das ist sehr schmeichelhaft, aber es ist keine Lösung. Ja, warum denn nicht? Weil jeder Kamerad, der mit Adam Selene telefoniert hat, seine Stimme kennt, die Mike absichtlich unverwechselbar gemacht hat. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Stimme seiner anzugleichen. Aber wir müssen einen Ausweg finden. Am besten schieben wir Sicherheitsgründe vor. Vielleicht sollten wir irgendwo ein Büro mieten für Adam Selene und dort eine kleine Bombe explodieren lassen. Was haltet ihr davon? Ein Attentat auf Adam Selene, gute Idee. Sein kostbares Leben ist bedroht von Meuchelmördern, die unsere Revolte verhindern wollen. Deshalb muss er unsichtbar bleiben, Kameraden. Das seht ihr wohl ein. Ja, ja, so könnte es gehen. Das wäre ein Ausweg, jedenfalls vorläufig. Und wenn wir gesiegt haben, was wird dann aus Adam Selene? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt ein neuer Ausweg, Wayo. Ich werde mich vorbereiten auf eine Fernsehansprache. Die Bombe war klein, der Schaden gering. Aber die Wirkung war unheimlich. Das Gerücht von dem schändlichen Attentat auf Adam Selene verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch ganz Luna City. Wir hatten erreicht, was wir wollten, und noch ein bisschen mehr. Adam Selene war in aller Munde. Die Zahl seiner Anhänger nahm sprunghaft zu, der Widerstand wuchs. Dann kam Verstärkung für den Gouverneur. 200 Mann, nicht gerade viel. Wir würden auch mit ihnen fertig werden, daran zweifelte niemand, obgleich sie schwer bewaffnet waren. Aber noch waren wir nicht so weit. Wir mussten Zeit gewinnen für die Bewaffnung und die militärische Ausbildung unserer Mitglieder, die gerade erst begonnen hatte. Deshalb bemühten wir uns, so gut wir konnten, Zwischenfälle zu vermeiden. Der Topf durfte nicht zu früh überkochen. Aber plötzlich kochte er doch über, ganz unerwartet. Wir konnten es gar nicht verhindern. Manuel, es ist etwas Schreckliches passiert. Ich glaube, jetzt geht es los. Was denn, Mom? Was ist denn passiert? Zwei Mädchen sind ermordet worden. Zwei Kontoristinnen im Verwaltungskomplex. Die Leute erzählen, die neuen Besatzer haben sie vergewaltigt und dann umgebracht. Oh, das ist eine böse Geschichte, wenn das wahr ist. Aber noch kein Grund, dass wir vorzeitig losschlagen. Mom, wir brauchen noch Zeit. Ich habe gestern mit Finn Nielsen gesprochen. Er macht Schießübungen mit unseren Leuten in einem verlassenen Stollen. Vielleicht sind wir in 4 Wochen soweit, sagt er. Vorher auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt noch zu halten sind. Sie wollen auf die Straße. Das wird überall geflüstert. Sie wollen demonstrieren. Moment, einen Moment. Das muss abgeblasen werden. Aber sofort. Sonst kommt es zu Zwischenfällen. Die können wir jetzt am wenigsten gebrauchen. Hallo, hallo, Mike. Mike. Mike, wir müssen die Lage besprechen mit Prof und Wayo. Es ist sehr dringend. Ja, die Lage war noch nie so ernst, Manny. Ich wollte gerade anrufen. Ich habe ein Gespräch abgehört, das Alvarez mit einem Offizier führte. Moment, ich rufe Prof und Wayo. Hallo, hallo, was gibt's? Prof, die Situation ist da. Wir stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Hörst du uns, Wayo? Ja, ja, ich höre. Was ist denn los? Vergewaltigung und Mord im Verwaltungskomplex. Die neuen Besatzer sollen 2 Kontoristinnen umgebracht haben. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber... Es ist wahr. 6 Soldaten waren daran beteiligt. Ich habe ein Gespräch zwischen Alvarez und dem Befehlshaber der Truppe abgehört. Der Sicherheitschef will alle 6 erschießen lassen. Aber der Offizier will das nicht. Er möchte die Sache irgendwie vertuschen. Sie sind sich nicht einig geworden. Da gibt es nichts mehr zu vertuschen. Die ganze Stadt spricht davon. Jetzt ist es soweit, sagen die Leute, jetzt oder nie. Wer spricht da? Das ist meine Frau. Sie hat mir gesagt, dass die Leute demonstrieren wollen. Deshalb habe ich euch angerufen. Das muss abgeblasen werden, sonst gibt es ein Unglück. Ja, na, hoffentlich geht das noch. Was meinst du, Mike? Moment, ein Anruf von Finn Nielsen. Er ist an der Station Süd. Da ist was passiert. 8 Tote. Die beiden Posten an der Sperre und 6 von uns. Nicht unbedingt Kameraden, aber Leute aus Luna City. Und wie ist es dazu gekommen? Na, hier wird das Gerücht verbreitet, die Soldaten seien übergeschnappt und wollten sämtliche Frauen im Verwaltungskomplex ermorden. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ich wollte hören, was Adam Selene sagt. Was sollen wir tun? Ja, Adam ist der Meinung, dass wir jetzt entschlossen handeln müssen. Uns bleibt keine andere Wahl. Ja, wir müssen handeln, Finn. Die Situation... ist da. Gut, dann werde ich also meine Leute zusammentrommeln und sie bewaffnen, soweit der kleine Vorrat an Laserpistolen reicht. Ich melde mich wieder. Prof, was soll das werden? Was hast du vor? Manuel, wir reiten auf einem Tiger, der nicht mehr zu bändigen ist. Jetzt können wir uns nur noch an seinen Ohren festhalten, sonst überleben wir nicht mehr. Endlich ist es soweit. Auf diesen Augenblick habe ich lange gewartet. Ja, jetzt oder nie, Manuel, jetzt oder nie. Also gut, dann wollen wir das Beste hoffen, Mom. Du hast ja meistens das richtige Gefühl. Mike, du unterbrichst sämtliche Nachrichtenverbindungen zwischen dem Verwaltungskomplex und der Außenwelt. Wir müssen das Befehlszentrum lahmlegen. Das ist jetzt sehr wichtig. Schon alles abgeschaltet, Prof. Auch keinen Funkverkehr mehr mit Terra für den Gouverneur. Nur noch für uns. Ich werde regelmäßig die Routinemeldungen funken, damit die Terraner nicht misstrauisch werden. Und hier auf Luna sende ich elektronische Musik auf allen Wellenlängen. Meine eigene Komposition. Selbst gesungen. Mit eigener Stimme. Du Du solltest lieber die Internationale spielen, Mike. Kommt auch noch, meine Liebe. Alles zu seiner Zeit. Und du, Viola, du sollst dich jetzt mit Sidris und den anderen Genossen in Verbindung setzen. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Kinder aus den Korridoren verschwinden. Sie sollen vorläufig zu Hause bleiben. Wir wissen nicht, wo es zu kämpfen kommt. Wird gemacht, Prof. Die Kinder bringen wir in Sicherheit. Und was mache ich, Prof? Du versuchst dir einen Überblick über das Ganze zu verschaffen, Manuel. Deine Aufgabe ist es, Adam Selena auf dem Laufenden zu halten. Manny, mein Freund, ruf mich an, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich ging zur Station West. Dort sollten Kämpfe ausgebrochen sein, wie ich unterwegs gehört hatte. Aber es war alles ruhig. Die Bahnhofshalle war voller Menschen. Ich wollte schon wieder umkehren, da sah ich, dass an der Sperre zwei tote Soldaten lagen und drei von unseren Leuten. Dann tauchte in der Menge Finn Nielsen auf, begleitet von einigen Männern, die mit Laserpistolen bewaffnet waren. Hallo Finn, was war denn hier los? Ah, ein kleines Feuergefecht. Es fing an wie üblich. Die Posten wollten die Pässe sehen, unsere Leute haben sie überrannt. Dann kam zufällig die Ablösung, sie rief Verstärkung herbei. Wir haben sie draußen in Empfang genommen, sonst hätte es hier ein Unglück gegeben. Also doch, ich hatte gehört, hier wurde geschossen. Ja, es war vor einer halben Stunde ungefähr. Aber nur kurz, jetzt suchen wir den Feind, der hat sich verkrümelt. Keiner weiß, wo die Burschen geblieben sind. Wir haben schon alles abgesucht. Na, dann wollen wir mal hören, was Adam Selene weiß. Ich werde ihn mal anrufen, vielleicht gibt es neue Nachrichten. Gut, da drüben ist die Telefonzelle. Wir warten hier so lange. Ich ging in die Telefonzelle, um Mike anzurufen. Hallo Mike. Hallo Manny. Ich bin an der Station West. Ich habe Finn Nielsen und seine Leute getroffen. Hier hat es ein Feuergefecht gegeben, aber nur kurz. Die Soldaten haben sich zurückgezogen. Ja, ich weiß, Manny. Wir haben Glück gehabt. Ein Offizier rief an. Er wollte den Befehlshaber sprechen. Ich habe seine Rolle übernommen. Zurück in die Quartiere, habe ich befohlen. Er hat prompt reagiert. Ein guter Soldat. Er hat sich nicht einen Augenblick besonnen. Seine Antwort, jawohl, Sir. Und du meinst, dass jetzt wirklich alle sich in die Quartiere zurückziehen? Keine Ahnung. Jedenfalls ist jetzt erstmal alles durcheinander. Das müssen wir ausnutzen, Manny. Wir müssen den Verwaltungskomplex stürmen. Wie stellst du dir das vor? Ganz einfach. Das Unternehmen ist zwar nicht ohne Risiko für Finn Nielsen und seine Leute, aber jetzt geht es ums Ganze. Das lässt Adam Selene ihnen sagen. Sie sollen ihre Druckanzüge anlegen und sich an der Oberfläche vor der Luftschleuse 1 versammeln. Dort sollen sie warten, bis die Alarmglocke läutet. Dann sollen sie die Schleuse sprengen und einmarschieren. Ich werde mich vorher ein bisschen mit der Luftzufuhr und der Kanalisation im Verwaltungskomplex beschäftigen. Du weißt schon, was ich meine. Alles verlief, wie Mike es programmiert hatte. Im Verwaltungskomplex versagten plötzlich die technischen Einrichtungen. Das Licht ging aus. Die Kanalisation lief über. Die Luftversorgung verschlechterte sich. Der Sauerstoffgehalt wurde immer geringer. Offenbar funktionierte der Computer nicht mehr, der das alles kontrollierte. Die Techniker machten sich daran, ihn zu reparieren, aber es gelang ihnen nicht. Im Gegenteil. Jetzt strömte nur noch reiner Stickstoff ein. Das dauerte fast 10 Minuten. Niemand war mehr aktionsfähig. Dann läutete die Alarmglocke an der Luftschleuse. Kurz darauf marschierte Finn Nielsen mit rund 50 Mann in die Residenz des Gouverneurs ein. Kein Widerstand. Die Besatzung war kampfunfähig. Luna war unser. Der Jubel war groß. Ich rief Mike an, um ihn daran teilnehmen zu lassen. Das war sein Werk. Wir hätten es ohne ihn nie geschafft, jedenfalls nicht so elegant. Hallo Mike, hör dir das an. Du wirst gefeiert. Die Leute, die sind ganz aus dem Häuschen. Sie rufen nach Adam Selene. Sie wollen dich sehen. Na, was sagst du zu dem Jubel? Manny, mein Freund, du musst sofort zu mir kommen. Mit mir stimmt was nicht. Mike, was denn? Was stimmt denn mit dir nicht, Mike? Aber die Techniker der Verwaltung wollten mich reparieren, aber sie haben mich ganz durcheinander gebracht, diese Dummköpfe. Gut, ich komme. Ach, ich werde dich schon wieder hinkriegen, Mike. Das fehlt uns gerade noch, dachte ich. Ein Nervenzusammenbruch unseres Befreiers, bevor wir mit Terra ins Reine gekommen sind. Ich war beunruhigt, aber dann stellte sich heraus, dass es halb so schlimm war. Die Nervenzellen des Patienten waren unversehrt, es waren nur einige Verbindungen unterbrochen, einige Kabel nicht richtig angeschlossen, ein paar Handgriffe genügten, um den Schaden zu beheben. Mein Freund Mike alias Adam Selene war wiederhergestellt. Danke, Manny. Du bist der beste Computertechniker auf Luna. Ohne dich wäre mein kompliziertes Nervensystem längst ruiniert. Hör auf, Mike, um Himmels Willen, das darf nicht passieren. Wir brauchen dich doch noch. Du, ich habe eine Überraschung für dich. Ja? Große Neuigkeit von Terra. Ein gewaltiger Meteor ist in den Indischen Ozean geplumpst. 35 Grad Ost, 60 Grad Süd. Er war noch in Kapstadt auf dem Radarschirm sichtbar. Und was geht uns das an? Das war der erste Kanister, mit dem ich Terra bombardiert habe, Melly. Ich konnte nicht lange zielen, aber er ist ziemlich genau dort niedergegangen, wo ich wollte. An einer Stelle, wo der Ozean nur Fisch enthält. Ein erfolgreicher Test. Wir können zufrieden sein. Unsere Chancen steigen. Übrigens, dort im Indischen Ozean wirst du auch bald ins Wasser fallen, Manny. Allerdings mehr nördlich, nicht weit von Bombay. Und natürlich sanfter, viel sanfter. Was soll das heißen? Na, du weißt doch, ihr müsst nach Terra. Das steht in unserem Aktionsprogramm. Die Unabhängigkeitserklärung muss den Vereinten Nationen übergeben werden. Ach so, ja, die Unabhängigkeitserklärung. Vielleicht gelingt es euch, einige Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen für uns zu gewinnen. Prof ist ein geschickter Diplomat. Ich hoffe, unser Agent auf Terra hat vorgearbeitet. Ja, Stuart wird Prof nach Kräften unterstützen, da bin ich ganz sicher. Ja, ja. Er wird ihm die Türen öffnen, aber nun sag mal, was soll ich denn dabei? Du bist der Stellvertreter unseres Außenministers. Du springst für ihn ein, wenn er den körperlichen Anstrengungen auf Terra nicht gewachsen sein sollte. Wir müssen mit allem rechnen. Prof ist ein alter Mann. Okay. Ich verstehe zwar nichts von Diplomatie, aber naja, ich kann es ja mal versuchen. Und wo nehmen wir das Raumschiff her für diese Reise? Kein Problem. Ihr werdet Terra mit einer Getreidelieferung erreichen, sozusagen als blinde Passagiere. Das ist am sichersten. Unser Agent nimmt euch in Empfang, dann schnappt euch keiner. Was? Du willst uns in einer dieser unbemannten Blechbüchsen, die keine Steuerung haben, nach Indien katapultieren? Manny, mein Freund, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du landest heil und sicher in Bombay. Es wird eine zusätzliche Fernsteuerung eingebaut, damit ich das Schiff selbst kontrollieren kann, falls die Bodenstation versagen sollte. Was ich aber nicht annehme, die letzten 5000 Frachter sind tadellos gelandet. Dort arbeitet ein sehr präziser Computer. Also gut, meinetwegen. Eine Vergnügungsreise wird das nicht werden, fürchte ich. Aber naja, wenn es unbedingt sein muss. Es musste sein. Das stellte sich schon am nächsten Tag heraus. Mitten in einer großen Versammlung in der Stilyagi-Halle, wo vor einem Jahr alles begonnen hatte. Jetzt sollte hier über die Unabhängigkeitserklärung beraten werden. Prof hatte sie entworfen. Er war ausgegangen von der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahre 1776, verfasst von Thomas Jefferson, den er sehr verehrte. Er hatte den Text nur verkürzt und dem 21. Jahrhundert angepasst. Die Grundideen waren unverändert. Gleiches Recht für alle. Die erste und unerlässliche Voraussetzung für Freiheit und Würde des Menschen. Damit eng verbunden die Souveränität des Volkes, sein unveräußerliches Recht, sich gegen jegliche Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Lauter schöne Forderungen, die leider niemals ganz realisiert worden waren, schon gar nicht auf Luna. Adam Selene! Adam Selene! Adam Selene! Adam Selene! Kameraden, Genossen und Genossinnen, leider kann Adam Selene heute nicht unter uns sein. Ich sagte es schon, er ist bei den Kämpfen verletzt worden. Aber es geht ihm schon wieder besser. Und er wird von seinem Krankenbett aus jetzt zu euch sprechen. Meine lieben Freunde, ich habe alles gehört. Die Unabhängigkeitserklärung, die Professor Bernardo de la Paz verlesen hat, ist von euch mit dem Beifall aufgenommen worden, den dieses wichtige Dokument verdient. Ich schlage vor, dass ihr es jetzt alle unterschreibt. Ich habe es schon getan. Ich danke euch, aber kein Personenkult, wenn ich bitten darf. Das dient nicht unserer Sache, meine lieben Freunde. Wir sind alle gleich. Die Unabhängigkeitserklärung, eine große Pergamentrolle, bereits unterzeichnet von Adam Selene und in seinem Auftrag der Versammlung vorgelegt, wurde ohne weitere Diskussion am 4. Juli 2076 von allen Anwesenden unterschrieben. Ein feierlicher Akt, der mehrere Stunden dauerte. Dann wurde eine provisorische Regierung gebildet. Adam Selene wurde einstimmig zum Präsidenten gewählt. Seine persönliche Referentin wurde Wyoming Knott. Prof wurde Außenminister, ich sein Stellvertreter. Finn Nielsen übernahm das Ministerium für Rüstung und Munition. Das Familienministerium wurde Mam übertragen. Sie wollte nicht, aber Prof und Vio redeten so lange auf sie ein, bis sie endlich nachgab. Und einige Tage später war es dann soweit. Wir wurden zum Katapult befördert. Prof auf einer Tragbahre, ich im Rollstuhl. Wir hatten ein halbes Dutzend Spritzen bekommen, die uns in einen Dämmerzustand versetzten. Ich konnte kaum noch die Augen offen halten, aber das Grinsen sah ich doch, mit dem das Bodenpersonal uns eine gute Reise wünschte. Und dann sah ich die Himmelskutsche, die Mike für uns reserviert hatte. Ein Ding zum Totlachen. Ein einfacher Stahlzylinder, versehen mit einem Radargerät und einigen Brems- und Steuerraketen. Eine fliegende Konservenbüchse. Wirklich eine Zumutung, diese ganze Reise, dachte ich. Aber es half mir nichts mehr. Man hatte uns inzwischen in Druckanzüge gesteckt. Wir wurden an Bord gehievt. Dort befanden sich zwei Konturliegen, an die wir festgeschnallt wurden. Dann hörte ich noch, wie die Luke geschlossen wurde. Tja, und dann ging's los. Es war wie ein böser Traum. Die Reise sollte 50 Stunden dauern. Nach einer Stunde war ich schon ganz erledigt. Die Beschleunigung war zu groß. Ich hatte Schmerzen. Sie wurden immer heftiger. Das geht schief, dachte ich. Mike, der muss die Flugbahn falsch berechnet haben. Ich wollte noch ein letztes Wort mit Prof sprechen, aber er antwortete nicht. Sein Mund stand offen. Er starrte in die Gegend mit blicklosen Augen. Er rührte sich nicht mehr. Das war das Letzte, was ich feststellte. Und dann verlor ich die Besinnung. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem Krankenhaus. An meinem Bett saß auf der einen Seite eine Frau mit großen Augen, eine indische Krankenschwester, die mich aufmerksam beobachtete. Und auf der anderen Seite saß Stuart René LaJoy. Hallo. Manny. Wie geht's? Schon besser, aber ein bisschen benommen, weißt du. Na ja, kein Wunder bei eurem Tempo. Diese enorme Beschleunigung, die plötzliche Luftveränderung und die Schwerkraft auf Terra, das macht sich natürlich bemerkbar. Aber du wirst dich bald daran gewöhnen. Oh, ach, das war vielleicht eine Reise, kann ich dir sagen. Verdammt ungemütlich. Ja, der Professor war ganz anderer Meinung. Er war begeistert von dem Flug. Der alte Knabe ist wirklich zäh. Moment mal. Was denn? Was denn? Prof lebt noch? Komische Frage. Natürlich lebt er. Angeblich hat er überhaupt nichts gespürt. Er ist in einem Krankenhaus eingeschlafen und in einem anderen wieder aufgewacht. Nicht gerade in Bestform, das ist wahr. Aber wir kurieren ihn schon wieder, damit er seine Mission erfüllen kann. Na, Gott sei Dank. Und ich dachte schon, er wäre tot. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, weißt du, aber es gab keine Antwort. Er starrte nur noch in die Gegend. Er rührte sich überhaupt nicht mehr. Ehrlich gesagt, Manuel, eine verrückte Idee, dieses ganze Unternehmen. Ich habe mich sehr gewundert, als Prof mein Angebot ablehnte, ein Raumschiff für euch zu beschaffen. Aber er hat doch recht behalten, wie sich jetzt herausstellt. Ihr habt es heil überstanden und seid jetzt berühmt. Was denn? Was denn, Prof? Der hat dich daran gehindert, ein Schiff für uns zu chartern und uns abzuholen? Das weißt du gar nicht? Nein, nein, das weiß ich nicht. Der hat mir kein Wort davon gesagt. Bitte, Schwester, ich bin meinem Freund eine Erklärung schuldig. Würden Sie mich einen Augenblick mit ihm allein lassen? Gut, aber nicht zu lange, Sir. Der Patient braucht Schonung. Hör zu, Manny. Die ganze Idee stammt eigentlich von Adam Selene, wie Prof mir heute anvertraut hat. Euer Boss war der Meinung, dass diese Methode nicht nur sehr werbewirksam sei, sondern auch sehr viel sicherer. Und das ist wahr. Werbewirksam? Das mag sein, aber sicherer, du. Das glaubst du doch selbst nicht, Stuart. Doch, mein Lieber. Ich weiß wirklich nicht, was passiert wäre, wenn ich euch mit einem Raumschiff abgeholt hätte. Wahrscheinlich hätte das Schiff in der Kreisbahn warten müssen, bis ein Prisenkommando an Bord gekommen wäre, um euch beide festzunehmen. Und mich auch. Kein Kapitän hätte es unter diesen Umständen gewagt, eine Landung zu versuchen, selbst wenn wir ihm ein Vermögen angeboten hätten. Na, bist du jetzt überzeugt, Manny? Ja, so halbwegs. Adam Selene, der weiß ja meistens, was er tut, aber dieser Flug, nein, du, das war doch ein starkes Stück. Wie soll es denn nun weitergehen? Oh, ganz normal. Jedenfalls hoffe ich das. Ich habe inzwischen einige Vorbereitungen getroffen. Ihr seid Bürger der Volksrepublik Tschad. Donnerwetter, du hast aber schon eine Menge für uns geleistet. Mehr war in der kurzen Zeit wirklich nicht zu erreichen. Hier ist dein Pass. Oh, danke. Das ist doch schon was. Ein echter Pass, oder? Natürlich ist er echt. Wir sind hier ja nicht auf Luna, wo man falsche Pässe bevorzugt. No. Übrigens, die Regierung von Tschad hat Luna bereits als unabhängigen Staat anerkannt und seine Interessenvertretung übernommen. Das hat zwar eine hübsche Stange Geld gekostet, aber dafür genießt ihr jetzt auch doppelten Schutz. Oh, wir sind schon anerkannt. Das ist ja wunderbar. Du meinst also, dass wir uns frei bewegen können? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es wagen wird, Leute mit gültigen Pässen festzuhalten. Vorläufig weiß ja niemand, was ihr eigentlich verbrochen habt. Ja. Ihr seid die Helden des Tages. Es stehen zwar Posten vor euren Türen, aber nur zu eurem Schutz. Sonst würdet ihr nämlich dauernd von Reportern umlagert sein. Ja, und was könnten wir verbrochen haben? Ich meine, was könnten sie uns vorwerfen? Etwa illegale Einwanderung? Nein, nicht oder? Einmal das, Manny. Ihr seid nicht illegal nach Indien eingereist. Man hat euch aus dem Wasser gefischt und nach Bombay befördert. Ein Beamter der Einwanderungsbehörde hat sogar eure Pässe abgestempelt. Der Stempel war nicht gerade billig, aber er war sein Geld wert. Milo, das tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen, dass der Patient nicht länger gestört wird. All right, Milady, ich gehe schon. Vielen Dank. Also, Manny, gute Besserung. Danke, Milord. Ich werde mir Mühe geben. Du sag mal, bist du wirklich Lord? Weißt du, ich habe so allerhand geerbt an Titeln und Würden. Keiner weiß genau, was davon noch gültig ist. Aber im diplomatischen Dienst für Luna soll mir jedes Mittel recht sein. Viele Türen öffnen sich leichter für einen Lord. Und jetzt werde ich mich mal um eure Diplomatenpässe kümmern, damit alles seine Richtigkeit hat, bevor wir Bombay verlassen. 3 Tage später fuhren wir nach Agra, wo eine Sondersitzung der Vereinten Nationen stattfand. Einziger Punkt der Tagesordnung war die Revolte auf Luna. Man beriet über Gegenmaßnahmen. Es wurde höchste Zeit für uns. Wir begaben uns also unverzüglich in das Büro des Generalsekretärs. Unsere Beglaubigungsschreiben in der Tasche. Unser Freund und Berater Lajoy sorgte für eine wirkungsvolle Regie. Er hatte für Prof eine Sänfte beschafft, für mich einen Rollstuhl. 2 Ärzte begleiteten uns. Sie verabreichten uns von Zeit zu Zeit eine Spritze. Wir erregten überall Aufsehen und Mitleid. Nur leider nicht beim Generalsekretär. Er war für uns nicht zu sprechen. Wir wurden an seinen Stellvertreter verwiesen. Dieser nahm unsere Beglaubigungsschreiben zwar entgegen, aber ohne jegliche Verbindlichkeit, wie er ausdrücklich erklärte. Er wollte sie weiterleiten an das zuständige Komitee. Und dann ließ man uns tagelang schmoren, bis schließlich ein Bote uns mitten in der Nacht aus dem Schlaf trommelte und uns ein Schreiben übergab, in dem wir aufgefordert wurden, vor einem Untersuchungsausschuss zu erscheinen, gleich am nächsten Morgen. Also das ist nicht ganz das, was wir uns gewünscht haben, aber wir werden sehen, was sich daraus machen lässt. Mhm. Ein Hearing unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eine geschlossene Sitzung. Die wollen euch mundtot machen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ihr dürft euch auf nichts einlassen, wenn man euch etwa auf Geheimhaltung festlegen will. Ich habe einen Taschenrekorder bei mir. Ich werde alles aufzeichnen. Das merkt niemand. Ausgezeichnet. Dann haben wir authentisches Material. Wir können Lärm schlagen. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses eröffnete die Sitzung mit dem Hinweis, dass sie streng geheim sei. Dann mussten wir schwören, die volle Wahrheit zu sagen, nichts hinzuzufügen und nichts zu verschweigen. Wir schworen es. Prof auf der Tragbare, ich im Rollstuhl. Das Hearing konnte beginnen. Prof kannte die Regeln. Er bat um die Erlaubnis, die Ereignisse auf Luna zunächst einmal aus seiner Sicht darstellen zu dürfen. Das wurde ihm gestattet. Er legte also los. Er verdrehte zwar die Wahrheit mit jedem Wort, aber niemand konnte ihm eine bewusste Fälschung nachweisen. Mehrmals wurde er unterbrochen. Es wurden einzelne Ausdrücke beanstandet, wie ehemaliger Gouverneur und Ausbeutung. Sodann vor allem die provisorische Regierung und der Freistaat Luna. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, zu guter Letzt auch noch einige Sätze aus unserer Unabhängigkeitserklärung zu verlesen, bis der Vorsitzende ihn schließlich unterbrach. Moment mal bitte. Der Text kommt mir so bekannt vor. Ich glaube fast, der ist irgendwo abgeschrieben. Ganz recht, Herr Vorsitzender. Er stammt von Thomas Jefferson. Ein klassischer Text. Besser kann man es nicht ausdrücken. Warum soll man gute Dinge nicht abschreiben? Nun, lassen wir das. Kommen wir auf den Kern der Sache. Ich habe mir hier eine Bemerkung notiert, die Sie so ganz nebenbei haben fallen lassen. Dass nämlich Luna aufgehört habe, eine Strafkolonie zu sein. Sollte das heißen, dass die sogenannte provisorische Regierung des sogenannten Freistaates Luna in Zukunft keine Deportation von Sträflingen mehr zulassen will? Nein, Herr Vorsitzender, wir haben nichts gegen Sträflinge, ganz im Gegenteil. Ich war selbst ein Sträfling, als ich nach Luna kam. Für mich war es ein großes Glück, dort eine neue Heimat zu finden. Es wäre schändlich von mir, wenn ich anderen Menschen diese Möglichkeit verweigern wollte. Ich erkläre ausdrücklich, dass wir nicht die Absicht haben, die Einwanderung in irgendeiner Weise zu beschränken. Mein Kollege, der stellvertretende Außenminister Colonel O'Kelly, wird Ihnen das bestätigen. Er denkt genauso wie ich. Wir sind stolz darauf, was die Sträflinge aus Luna gemacht haben. Deshalb sind wir auch in Zukunft bereit, die Ausgestoßenen der Erde bei uns aufzunehmen. Wir haben genug Raum für Sie alle. Ich muss Sie bitten, hier keine langen Reden zu halten, sondern die Fragen, die Ihnen gestellt werden, kurz und bündig zu beantworten. Hier geht es um die Frage, ob Luna seine Verpflichtungen einhalten will oder nicht. Das bezieht sich übrigens auch auf die Getreidelieferung. In Bombay landen täglich unsere Getreidefrachter, das wissen Sie. Aber wenn Terra sich weigern sollte, unsere Unabhängigkeit anzuerkennen, was ich nicht hoffen will, dann würden wir uns allerdings gezwungen sehen, die Lieferungen einzustellen. Das ist Erpressung! Es hat keinen Zweck, mit diesen Leuten zu verhandeln. Nein, mit der Eisenwelle geht es nicht. Wir müssen durchgreifen. Diese Sträflinge reagieren nicht auf anständige Behandlung. Wenn Sie glauben, dass Sie uns einschüchtern können, Sir, dann irren Sie sich. Vielleicht sind wir Pack, wie Ihr Kollege meint, aber jetzt sind wir ein bewaffnetes Pack. Was wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen? Wir werden nicht zulassen, dass Luna noch einmal besetzt wird von einer Soldateska, die unsere Frauen schändet und mordet. Unverschämtheit! Bitte mäßigen Sie sich! Herr Manuel, Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Sie wollen mich Lügen strafen. Einen alten Mann, der sich kaum noch aufrecht halten kann. Was sagst du dazu? Meine Herren, es ist wahr. Die Soldaten haben Frauen vergewaltigt und ermordet. Prof, um Gottes Willen, was hast du? Was ist los mit dir, Prof? Er hatte sich nur künstlich aufgeregt, aber es wirkte so echt, dass ich sogar daran glaubte und auf die Ohnmacht hereinfiel, die er simulierte. Ich wollte ihm beispringen, doch ich brach selbst zusammen. Die Schwerkraft von Terra, die zwang mich einfach zu Boden. Dieser Zwischenfall machte Schlagzeilen. Nicht alle Zeitungen waren uns so günstig gesinnt wie etwa die New India Times, die in ihrem Kommentar die Frage aufwarf, ob die Verwaltungsbehörde weitere Getreidelieferungen aufs Spiel setzen wolle, nur um nicht mit den Aufständischen verhandeln zu müssen. Auf jeden Fall aber war die Pressekonferenz, in der Stewart den Reportern einige Passagen aus meiner Tonbandaufzeichnung vorgespielt hatte, sehr nützlich gewesen. Alle Welt sprach von uns. Es war dem Untersuchungsausschuss nicht gelungen, uns mundtot zu machen. Am nächsten Morgen ließ der Vorsitzende bei uns anfragen, ob Professor de la Paz sich inzwischen so weit erholt habe, dass die Gespräche fortgesetzt werden könnten. Wir waren dazu bereit, nachdem man uns zugesagt hatte, diesmal für einen Arzt und eine Krankenschwester zu sorgen. Und noch für etwas anderes hatte man gesorgt. Wir wurden durchsucht. Man nahm mir meinen Taschenrekorder ab. Ich ließ es mir ruhig gefallen und verlor kein Wort darüber. Ich hatte nämlich noch einen zweiten bei mir, einen sehr viel kleineren, den ich in meiner Prothese versteckt hatte, wo niemand ihn vermutete. Bevor wir zur Sache kommen, muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Beratungen dieses Ausschusses streng geheim sind. Die bedauerlichen Indiskretionen, die es gegeben hat, dürfen sich nicht wiederholen, meine Herren. Wir haben nichts zu verbergen, Herr Vorsitzender. Der Freistaat Luna würde es ganz im Gegenteil begrüßen, wenn Presse, Rundfunk und Fernsehen zu unseren Verhandlungen zugelassen würden. Der Freistaat Luna hat hier nichts zu begrüßen und auch nichts zu kritisieren, Herr Professor. Dies ist ein Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen, dessen Regeln Sie gefälligst zu respektieren haben. Und jetzt wiederhole ich meine Frage von gestern. Sind Sie bereit, eine Garantie dafür zu übernehmen, dass Luna seine Verpflichtungen weiterhin erfüllt? Welche Verpflichtungen, Sir? Nun, alle Verpflichtungen. Nicht zuletzt auch diejenigen, die sich auf die Getreidelieferungen beziehen. Ich kenne keine derartigen Verpflichtungen, Sir. Hören Sie mal, Herr Professor, oder meinetwegen auch Herr de facto Botschafter. Wir wollen jetzt nicht über Worte streiten. Ich meine ganz einfach, die vereinbarten Getreidelieferungen, die um 13% erhöhten Lieferungen für das laufende Jahr. Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie uns die Erfüllung dieser Verpflichtungen garantieren. Das ist die Voraussetzung für weitere Verhandlungen. Sonst müssen wir die Gespräche abbrechen. Ja, es tut mir leid, Sir, aber dann bleibt uns leider nichts anderes übrig, als sie wirklich abzubrechen. Aber das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Doch, das ist mein heiliger Ernst, Sir. Die Souveränität des Freistaates Luna ist kein abstrakter Begriff, wie Sie anzunehmen scheinen. Die Verpflichtungen, von denen hier dauernd die Rede ist, beruhen auf irgendwelchen Abmachungen mit der Verwaltung einer Strafkolonie, die nicht mehr existiert. Und wir sind dadurch nicht gebunden. Alle Vereinbarungen mit dem Freistaat Luna müssen erst noch getroffen werden. Diese verdammten Erpresser! Sie wollen die ganze Handelsspanne für sich. Der Teufel soll sie holen. Wenn wir die Kerle in Texas hätten, würden wir ihnen andere Sitten beibringen. Bitte! Wir wissen, wie man mit solchen Banditen umgeht. Bitte, meine Herren, mäßigen Sie sich. Ich möchte nicht noch einmal dasselbe erleben wie gestern. Herr Vorsitzender, ich will kein Öl ins Feuer gießen, ganz im Gegenteil. Mein Land wünscht eine friedliche Lösung. Aber das eine muss ich doch sagen. Anständige Menschen treiben keine Politik mit dem Hunger anderer. Im Namen der indischen Regierung protestiere ich mit aller Entschiedenheit gegen solche Methoden. Wir können nicht zulassen, dass die vereinbarten Getreidelieferungen plötzlich nur noch auf dem Papier stehen sollen. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, möchte ich dazu eine kurze Erklärung abgeben, bevor wir die Verhandlungen vielleicht etwas voreilig abbrechen. Bitte sehr. Ich möchte dem indischen Delegierten zunächst einmal versichern, dass wir keine Politik mit dem Hunger anderer Menschen treiben wollen. Wir wehren uns nur gegen Vereinbarungen, die über unsere Köpfe hinweg getroffen wurden. Und ich darf vielleicht dem nordamerikanischen Delegierten in diesem Zusammenhang um Verständnis dafür bitten, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mir in Texas andere Sitten beibringen zu lassen. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was Mutter Luna mir beigebracht hat. Sie ist eine strenge Lehrerin. Das dürfen Sie mir glauben. Bitte bleiben Sie bei der Sache, Herr Professor. Das Getreide, das wir produzieren, gehört uns, meine Herren. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Und wir sind bereit, über weitere Getreidelieferungen zu verhandeln, sobald der Freistaat Luna anerkannt worden ist. Vielleicht interessiert es den indischen Delegierten noch, dass wir die Lieferungen unter Umständen sogar verdoppeln oder auch verdreifachen könnten. Aber es hat keinen Zweck, die Kuh zu schlagen, die man melken will. Wofür entscheiden Sie sich also? Bestehen Sie darauf, uns als Sklaven zu behandeln, die unter fremder Herrschaft stehen? Oder verhandeln wir als gleichberechtigte Partner, die einander helfen können? Sie erwarten von uns, dass wir die Katze im Sack kaufen. Ihre fantastische Behauptung, dass Sie die Getreidelieferungen verdoppeln und verdreifachen könnten, soll uns veranlassen, Ihren sogenannten Freistaat anzuerkennen, was gar nicht in unserer Macht steht. Nein. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Ja, also dann kann ich nur vorschlagen, dass wir die Beratung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, damit wir alle noch einmal nachdenken können. Die Getreidelieferungen gehen so lange weiter. Ich verbürge mich dafür. Prof sank in seine Kissen zurück, als habe er sich überanstrengt, was durchaus stimmen konnte. Er reagierte nicht mehr auf weitere Fragen. Wir wurden in unser Hotel zurückgebracht. Gegen Abend hatte er sich so weit erholt, dass er eine Pressekonferenz abhalten konnte. Die Reporter versammelten sich um sein Bett, das in die Hotelhalle geschoben wurde. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich Ihnen horizontal präsentiere, aber... Macht nichts, wir wissen ja, die Schwerkraft der Erde ist ein bisschen viel für Sie. Aber nun sagen Sie uns doch mal, was eigentlich los ist, nachdem heute Vormittag im Exekutivausschuss der Verwaltungsbehörde jegliche Klarheit, wie ich höre, restlos beseitigt wurde. Ach, der Ausschuss vertritt also die Verwaltungsbehörde? Das ist doch wohl ein offenes Geheimnis, oder etwa nicht? Aha, ah, ja, ganz recht, aber... Finden Sie nicht auch, dass wir Anspruch darauf haben, unseren Standpunkt vor einem unparteiischen Gremium zu vertreten? Dafür bin ich nicht zuständig, Professor. Was mich jetzt vor allem interessiert, ist die Frage, wie Sie die Getreidelieferungen verdoppelt und verdreifachen wollen. Kürzlich haben Sie gesagt, Herr Professor, die Getreidelieferungen müssten langsam verringert werden, weil die Bevölkerung von Luna spätestens im Jahre 2082 nicht mehr imstande sei, sich selbst zu ernähren. Und jetzt wollen Sie die Lieferungen sogar noch erhöhen. Wie lässt sich das erklären? Ja. Sie glauben, mich bei einem unlösbaren Widerspruch ertappt zu haben. Aber das ist nicht der Fall. Die scheinbar gegensätzlichen Aussagen beruhen auf unterschiedlichen Voraussetzungen. Wenn unsere Reserven erschöpft sind, können wir kein Getreide mehr liefern. Die Verwaltungsbehörde möchte dieses Problem lösen, indem sie uns wie unartige Kinder behandelt. Das ist keine sehr aussichtsreiche Methode. Unter anderen Umständen jedoch könnten wir unsere Lieferungen erhöhen. Die Umstände, die ich meine, ergeben sich logischerweise aus der augenblicklichen Situation. Als alter Lehrer bin ich geneigt, die Schlussfolgerungen den Schülern zu überlassen. Ist jemand von Ihnen bereit, den Versuch zu machen? Nun, ich nehme an, Sie denken an eine Aufstockung der natürlichen Reserven, die von Terra aus vorzunehmen wäre. Ausgezeichnet, Madame. Wer Getreide anbauen will, braucht Wasser und Dünger. Schicken Sie uns beides, dann erhalten Sie als Gegenleistung goldenen Weizen. Nicht nur die dreifache Menge, sondern eventuell sogar die zehnfache. Und die Kosten, Herr Professor, die enormen Kosten für die Beförderung entsprechender Mengen von Kunstdünger und Wasser zum Mond? Oh, das ist ein technisches Problem. Ich bin kein Ingenieur, aber wir wissen doch alle, dass es mal eine Zeit gegeben hat, in der am Ozean die Welt aufhörte. Heute kann jede Ware dreimal um die Erde transportiert werden, ohne dass sie sich dadurch wesentlich verteuert. Auf Luna haben wir einen Katapult, mit dem wir Getreidefrachter nach Indien befördern. Warum sollte auf Terra nicht etwas Ähnliches möglich sein, um uns mit Kunstdünger und mit Wasser zu versorgen? Das Katapult wurde schnell zum Zauberwort. Es zündete nicht nur beim indischen Delegierten, sondern auch beim chinesischen. Beide baten uns um Informationen. Wir konferierten hinter verschlossenen Türen zunächst mit dem einen und dann mit dem anderen über die technischen Voraussetzungen und den geeigneten Platz. Es musste ein hoher Gipfel sein, an den sich ein langer Bergrücken anschloss. Der Himalaya bot ideale Möglichkeiten. Und dann gingen wir auf Reisen, um auch in anderen Ländern für den Bau eines Katapults zu werben. Den Anfang machten wir in Südamerika. Wir flogen weiter nach Afrika. Dort erreichte uns aber bald ein Telegramm, das uns nach Agra zurückrief. Der Ausschuss hatte in unserer Abwesenheit seine Beratungen wieder aufgenommen und abgeschlossen. Man wollte uns das Ergebnis mitteilen. Es war niederschmetternd. Keine Anerkennung des Freistaates Luna, keine Unabhängigkeit. Der frühere Zustand sollte wiederhergestellt, die Verwaltungsbehörde reorganisiert werden unter einem neuen Gouverneur. Ein Fünfjahresplan wurde angekündigt, der eine Verdoppelung der Getreidelieferungen vorsah, ferner öffentliche Schulen und eine neue Gerichtsbarkeit, die angeblich die bisherige Rechtsunsicherheit beseitigen sollte. Dann kam lauter Blabla. Es war unerträglich. Ich wartete gespannt auf das erste Wort von Prof., aber er rührte sich nicht. Er hatte die Augen geschlossen und sagte kein Wort. Kurz vor Schluss der Sitzung ließ er sich auf seiner Bahre hinaustragen. Ich wollte ihm folgen, aber der Vorsitzende hielt mich zurück. Er wollte mich sprechen. Kommen Sie, Colonel. Hier sind wir allein. Sie fragen sich wahrscheinlich, weshalb ich Sie zu mir gebeten habe. Ach, wissen Sie, Sir, eigentlich frage ich mich nur, weshalb Sie mich noch immer Colonel nennen. Oh, aus reiner Gewohnheit, aber vielleicht behalten wir diesen Titel einfach bei. Ich wollte gerne von Ihnen wissen, was Sie von unserem Fünfjahresplan halten. Doch, sorgfältig ausgearbeitet, gründlich durchdacht. Ja. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ich habe den Eindruck, Colonel, dass Sie ein vernünftiger Mann sind. Ich meine, Sie sind auf Luna geboren und wollen doch sicher nur das Beste für Ihre Landsleute. Nicht wahr, so ist das noch. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Sir. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere Revolution notwendig war. Ganz unter uns. Das war sie auch. Der Gouverneur, dieser alte Trottel, hat viel versäumt. Was ist eigentlich aus ihm geworden? Er ist tot, nicht wahr? Nein, er liegt im Krankenhaus. Ein Schlaganfall. Am besten, Sie hätten ihn gleich liquidiert. Naja, aber lassen wir das. Glauben Sie mir, Colonel, unser Plan ist gut. Aber wir brauchen einen Mann, der ihn verwirklicht. Wenn Sie ein Patriot sind, können Sie dieser Mann sein. Na, wie wär's? Bitte lehnen Sie nicht voreilig ab, sondern überlegen Sie sich die Sache. Es geht um das Schicksal Ihrer Landsleute. Glauben Sie im Ernst, dass Luna seine Unabhängigkeit verteidigen kann? Wie viele Raumschiffe und Atombomben wären Ihrer Meinung nach erforderlich, um dem Spuk ein Ende zu machen? Ein Schiff und 5 bis 6 Bomben, schätze ich. Oh, na sehen Sie, mein Gott, es ist wirklich angenehm, mit einem vernünftigen Menschen zu sprechen. Ein Schiff könnte die Sache in 10 Minuten erledigen. Gewiss, Sir. Aber Professor de la Paz hat kürzlich bereits darauf hingewiesen, dass man keine Milch bekommt, indem man die Kuh schlägt. Und erst recht nicht, wenn man sie erschießt. Oh nein, mein lieber Colonel, das ist keineswegs beabsichtigt. Wir wollen die Kuh nicht erschießen. Aber wir würden ihr notfalls beweisen, dass wir es könnten. Natürlich wäre es uns sehr viel lieber, wenn die alte Kuh sich überreden ließe, ich meine, freiwillig Milch zu geben. Ich verstehe, ja. Interessiert Sie die Methode nicht, an die ich dabei denke? Doch, sie interessiert mich sehr. Gut. Na gut, ich erkläre Ihnen alles. Und er führte mich auf einen hohen Berg. Er zeigte mir ein Königreich zu meinen Füßen, das mir gehören sollte. Ich brauchte meine Landsleute nur davon zu überzeugen, dass sie den Kampf gegen Terra nicht gewinnen konnten. Es wäre dann ganz einfach meine patriotische Pflicht, ihnen das klarzumachen und ihnen zugleich die Vorteile des neuen Systems zu erläutern. Und falls Argumente allein nicht genügten, konnte ich mich auf die beiden Polizeiregimenter verlassen, die fortan auf Luna für Ruhe und Ordnung sorgen würden. Nun, Wie denken Sie darüber, mein lieber Colonel? Tja, wissen Sie, Sir, das müsste ich erst mal beschlafen. Ich meine, ich muss den ganzen Fünfjahresplan erst gründlich studieren, bevor ich mich dafür... Aber selbstverständlich. Ich gebe Ihnen einen Durchschlag mit, Colonel. Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie die Katze im Sack kaufen. Nein, damit wäre uns allen nicht gedient. Der künftige Gouverneur der Kolonie Luna muss überzeugt sein von seiner Aufgabe. Wir wollen eine fortschrittliche Entwicklung einleiten. Diesmal werden wir die Sache richtig anpacken. Eine einmalige Chance für einen tatkräftigen Mann. Aber, wie gesagt, die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen. Bitte, hier ist die Kopie, nur für Sie bestimmt, streng vertraulich. Oh, ich kann schweigen, Sir. Also, mein lieber Colonel, das wär's dann für heute. Ich schlage vor, dass wir das Gespräch morgen fortsetzen. Sagen wir 14 Uhr. Draußen wartete ein Rolls-Royce auf mich. Ich konnte mir das Lachen kaum verbeißen. Eine Staatslimousine für den künftigen Gouverneur von Luna. Aber als ich im Hotel ankam, blieb nicht viel übrig von meiner Heiterkeit. Ich zitterte plötzlich am ganzen Leibe. Der Schreck war mir in die Glieder gefahren. Ich war eben doch kein geborener Diplomat. Was ist denn los mit dir, Manny? Ach, dieser Saukerl! Dieser verdammte Schweinehund! Was denn, Manuel? Was wollt er von dir? Er hat mir den Posten des Gouverneurs von Luna angeboten. Ach, was? Und du hast hoffentlich angenommen? Ja, sozusagen. Zu 90%. Ich soll diesen Wisch hier durchlesen und mich morgen dazu äußern. Wir müssen abhauen, möglichst schnell, sonst sitze ich in der Falle. Wann kann's losgehen, Stuart? Na, heute noch. Vielleicht schon in 2 bis 3 Stunden. Sie ist alles vorbereitet. Ich muss nur noch mal telefonieren. Ein Hubschrauber holte uns ab. Er landete in der Abenddämmerung auf dem Dach des Hotels. Wir stiegen ein, ohne dass jemand es bemerkte, und wurden zum Flugplatz gebracht, wo ein Jet auf uns wartete, der 2 Minuten später nach Australien startete. Wir landeten im chinesischen Teil des Kontinents, in Darwin, um es genau zu sagen. Dort hatte Stuart ein Raumschiff für uns geschartert. Er brachte uns an Bord und sorgte auch noch dafür, dass wir unsere Spritzen bekamen und richtig angeschnallt wurden. Na, alles in Ordnung? Ja, ich denke wohl. Vielen Dank für alles, Stuart. Du hast gut für uns gesorgt. Und ich glaube, die Reise wird diesmal auch nicht ganz so schlimm werden, wie in der Blechbüchse, in der wir gekommen sind. Um Himmels Willen, Manny, das wollen wir nicht hoffen. Du, guck mal. Was? Schau mal nach oben. Was denn? Was meinst du denn? Auf den Wolken ruht der Mond, eine Riesenpomeranze. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist ein Gedicht, ein altes Lied von einem ironischen Romantiker. Aber ich weiß noch ein anderes, vielleicht gefällt dir das besser. Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin. Deines Schöpfers weiser Wille hieß auf jener Bahn dich ziehen. Oh, das ist gut. Ja, das ist wunderbar, ja. Diese Melodie werden wir zu unserer Nationalhymne machen, aber natürlich mit einem anderen Text. Luna über alles, ja, oder so. Ich bin entsetzlich müde. Ich schlaf gleich ein. Stuart, du musst von Bord. Das geht gleich los. Ach, das habe ich ganz vergessen, dir zu sagen, Manuel. Er fliegt mit uns nach Luna. Was? Ja, den werden wir nicht mehr los. Oh, das ist nicht wahr, Stuart. Du willst mit nach Luna? Siehst du, ich habe mich schon angeschnallt. Nein. Ja, Manny, alter Junge, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist für mich der letzte Dampfer. Ich bin völlig pleite, alle meine Konten sind gesperrt. Außerdem würde man mich wegen Beihilfe zu eurer Flucht vor Gericht stellen. Ich gehe lieber freiwillig, als mich deportieren zu lassen. Was meinst du? Ob ich in meinem Alter noch Chancen habe auf Luna? Mit deinem Alter bist du auf Luna nicht alt, Stu. Du wirst schon zurechtkommen. Außerdem kannst du immer an unserem Tisch essen, wenn du willst. Wir alle haben dich sehr gern. Und Mom auch. Danke, Manny. Vielleicht kommt es noch so weit. Achtung, wir starten. Luft holen. Tief Luft holen.